zum Vogel mich rattene Blicke. Länger erflachten, ich rufe dich. Vater, du führe mich. Vater, du führe mich. Führ mich zum Sieg oder führ mich zum Tod.